Allerdings kaufte ich selber sie für einen Cent, als ich nicht wusste, dass es kleinere Münzen gebe. Ich lief wie ein Narr herum und fand keinen Käufer. Du hattest mehr Glück, aber niemals wird noch einer gefunden werden. Und wer die Flasche jetzt hat, der wird mit ihr zur Hölle fahren. Oh mein Gatte, sagte Kokua. Ist es nicht schrecklich, sich selber durch das ewige Verderben eines anderen zu retten? Mir scheint, ich könnte darüber nicht lachen. Ich würde mich demütig fühlen. Ich würde voll Trauer sein. Ich würde für den armen Menschen beten, der die Flasche hat. Da wurde Keawi noch ärgerlicher, weil er die Wahrheit ihrer Worte fühlte, und er rief, »Firlefanz, du magst voll Trauer sein, wenn du Lust hast, aber ein gutes Weib denkt nicht so. Wenn du überhaupt an mich dächtest, würdest du dich jetzt schämen.« Hierauf ging er aus, und Kokua war allein. Welche Aussicht hatte sie, die Flasche für 3 Centime zu verkaufen? Keine, das sah sie klar und deutlich. Und wenn sie auch eine Aussicht hätte, ihr Mann nahm sie ja in aller Eile mit nach einem Lande, wo es keine kleinere Münze gab als 1 Cent. Und hier, an dem Morgen ihrer Selbstopferung, lief ihr Gatte von ihr weg und schalt sie aus. Sie wollte nicht einmal versuchen, die Zeit auszunutzen, die sie noch hatte, sondern saß zu Hause. Bald holte sie die Flasche hervor und sah sie in unaussprechlicher Angst an. Bald verbarg sie sie voll Ekel an irgendeinem Ort, wo sie sie nicht sah. Nach einer Zeit kam Keawi heim und sagte ihr, sie solle mit ihm spazieren fahren. »Mein Gatte«, antwortete sie, »ich bin krank. Mir ist nicht gut zumute. Entschuldige mich, ich kann an keine Vergnügungen denken.« Da wurde Keawi noch zorniger. Auf sie, weil er glaubte, sie denke nur noch über das Geschick des alten Mannes nach. Auf sich selber, weil er ihr eigentlich Recht gab und weil er sich schämte, so glücklich zu sein. »Das ist deine Treue«, rief er, »das ist deine Liebe? Dein Gatte ist gerade eben von ewigem Verderben errettet, das er nur deinetwillen auf sich nahm? Und du kannst nicht an Vergnügen denken? Kokua, du hast kein aufrichtiges Herz.« Wütend lief er wieder weg und zog den ganzen Tag in der Stadt herum. Er traf Freunde und zechte mit ihnen. Sie nahmen einen Wagen und fuhren aufs Land und zechten dort auch wieder. Die ganze Zeit über war es Keawi unbehaglich zumute, weil er sich vergnügte, während seine Frau traurig seinem Herzen wusste, dass sie mehr im Recht war als er. Und weil er das wusste, trank er umso mehr. Nun war unter den Zechern, die mit ihm tranken, auch ein roher Mensch, ein Weißer, der früher Bootsmann auf einem Walfischfänger gewesen war, ein Landstreicher, Goldgräber, Galgenvogel, ein gemeindenkender, dreckschnauziger Kerl. Er soff und freute sich, wenn er andere betrunken sah, und er drängte Keawi zum Trinken. Bald hatte die ganze Gesellschaft kein Geld mehr.